Anna Luise. Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen ging, hing auch ich verzückt an deinem Munde, und es war um mich geschehen. Dein Papa ist kühn und Geometer, er hat zwei Kanarienvögelein. Auf den Sonnabend aber geht er gern zum Pilsner in Gesang verein. Anna Luise, Anna Luise, sagt, ich wirst die meine, du in Bälde blicktest du voll süßer Träumerei. Auf das grüne Van der Felde und du dachtest dir dein Teil dabei. Und du gabst dich mir im Unterholze einmal hin und einmal her. Und du fragtest mich mit deutschem Stolze, ob ich auch im Krieg gewesen wäre. Anna Luise, Anna Luise, ach, ich habe dich ja so belogen, sprach mir, wer ein Kreuz von Eisen wert. Als Gefreite wär ich ausgezogen und als Hauptmann wär ich heimgekehrt. Als wir standen bei der Eberesche, wo der Kronprinz einst gepflanzet hat, raschelte ganz leise deine Wäsche und du strichst dir deine Röcke glatt. Anna Luise, Anna Luise, möchtest nie woanders hin du strichen, siehst du dort die ersten Sterne gehen. Habe Dank für alle Unvergesser, liechen Stunden und auf Wiedersehen. Denn der schönste Platz, der hier auf Erden mein, das ist mein. Heidelberg in Wien am Rhein, Seemannslohn. Keine, die wie du die Flöte bliese, lebe, lebe, lebe wohl. Anna Luise, Anna Luise.